Vier ausgeflippte Pinguine schreien durch die Nacht. Schuld daran ist Ecstasy und der Sex jede Nacht. Sie nahmen wohl Marihuana. Wie bitte? Mario und Jana? Nein, Marihuana. Mario, ist das nicht was zum Zocken? Nein, nicht Super Mario, du Depp. Oder rauchst du Disketten? Hä? Ein Männlein steht im Walde und brüllt herum. Ist doch nicht jugendfrei. Alter, was hast du denn geraucht? Die Diskette, die du mir gerade noch gegeben hast. Den Eindruck habe ich auch. Das Ding hat dir ja völlig das Hirn weggeblasen. Ja, kommt echt gut, du. Da kriegst du richtig einen Schuss im Hirn. Das ist so geil. Gib endlich Gas, der Apfel ist grün. Oder wollen wir versauern? Polizei, Ihren Führerschein bitte. Was rauchen Sie denn da? Disketten. Hab ich von denen da. Du alte Petze. Disketten rauchen. Davon steht aber nichts im Gesetzbuch. Das ist erlaubt. Weiterfahren.